Durch alle Feuer geh ich auf dem Weg zu dir, denn für meine Wünsche bist du die Garantie. Über Meere flieg ich, treibe mit dem Wind, reite auf den Stern und seh dein Bild von mir. Und fall ich durch die Wolken, weiß ich, du fängst mich auf, als meine Wunde aus Zweifel wird Vertrauen. Komm, streichle mir die Seele, raub mir den Verstand, träum mit mir dasselbe und sei ein Teil von mir. Meine Träume lagen unter Eis verschlossen, ein Kartenhaus behutsam aufgeräumt. Deine Küsse lassen mich die Angst vergessen, die für mich, die für mich, die für mich. Aus dem Labyrinth, zeig mir, wo das Licht scheint. Die Nacht, sie macht mich blind. Meine Träume lagen unter Eis verschlossen, wie ein Kartenhaus behutsam aufgebaut. Deine Küsse lassen mich die Angst. Yeah.